Ich freue mich von ganzem Herzen, dass wir dürfen jetzt in das Wort Gottes hineingehen. Und ich habe das Thema genannt, Kraft des Segens. Ich möchte beginnen gleich mit dem Wort Gottes und dann wollen wir einsteigen in das Thema und schauen, wie der Heilige Geist sich wird ausbreiten und wirken. 5. Mose 23, Vers 6. 5. Mose 23, Vers 6. Ja. Aber der Herr, dein Gott, wollte Bileam nicht hören und wandelte dir den Fluch in Segen um, weil dich der Herr, dein Gott, lieb hatte. Ich möchte heute über den Segen sprechen, über die Kraft des Segens, über die Offenbarung, die zustande kommt durch den Segen. Dieser Text sagt uns, dass Bileam, der Mann, dem Gott hörte, war gerufen zu Balak, damit er das Volk Israel soll verfluchen. Denn die Worte, die er ausgesprochen hat, hat Einfluss gehabt auf ganz Israel. Und so hat er in der Macht, wo er hatte, ist er gekommen zu Balak, damit er ausspricht und Entscheidungen werden getroffen und Veränderungen werden bei dem ganzen Volk stattfinden. Und während Bileam in diesem Dienst, wo er stand, wollte das machen, hat er nicht gerechnet mit etwas, was im Unsichtbaren zustande kam. Und nämlich, dass das Herz Gottes war eingestellt zu dem Volk Israel volle Liebe. Gott liebte Israel. Und während Bileam wollte aussprechen, das, was Balak gebeten hatte, hat Bileam etwas ausgesprochen, was Gott gefallen hat und er hat gesegnet. Warum hat er gesegnet? Damit Veränderung im Schicksal des ganzen Volkes zusammenkommt. Meine Brüder und Schwestern, Segen ist und bleibt. Er hat einen Einfluss auf das Schicksal jedes Menschen, auf das Schicksal des ganzen Volkes. Und darum ist dieses Thema Segen und Segnen für uns lebenswichtig. Wir können durch Segnen Einfluss nehmen auf alle Probleme auf dieser Erde. Warum hat Israel auf einmal nicht Fluch erlebt, sondern Segen erlebt? Es lag an dem, dass Gott liebte Israel. Und Gott sei Dank, Gott liebt die Gemeinde Jesu. Und weil Gott liebt die Gemeinde Jesu, wirkt er, dass er uns gegeben hat, Gnade auf Gnade. Amen. Und weil Gott liebte Israel, hat er nicht zugelassen, dass ein Fluch soll kommen auf das ganze Volk. Und weil Segen eine große Auswirkung hat, sagt uns das Neue Testament, dass wir sollen achten auf das, was wir hervorbringen, wenn wir im Segen des Herrn wandeln. In 1. Petrus, im 3. Kapitel, 9. Vers steht geschrieben, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr Segen ererbt. Halleluja! Halleluja! Was ist schon Schlimmes, wenn man ein Scheltwort weitergibt, weil der andere scheltet? Was ist schon Schlimmes, wenn wir ein böses Werk hervorbringen, wenn der andere dir Böses zufügt? Meine Brüder und Schwestern, es hat eine große Auswirkung. Die Heiligen des Herrn haben bekommen Macht auf dieser Erde, dass sie können und sollen das Gute, das von Gott kommt, hineinbringen auf diese Erde, in die Gesellschaft, in den Umständen, wo wir sind. Und weil wir diese Macht bekommen haben als Kinder Gottes. Darum schreibt Apostel Petrus und sagt, achtet auf das, was ihr macht. Achtet auf die Werke, die ihr vollbringt. Achtet auf die Worte, denn ihr habt bekommen von Gott etwas, was genannt wird, wir werdet erben den Segen. Und weil wir Erben des Segens sind, sagt er, wenn die schwierigen Umstände kommen, und die schwierigen Umstände kommen sehr oft, wer von euch hat schon erlebt schwierige Umstände? 10%, die anderen sind schon im Himmel, Halleluja, ich freue mich. Wir erleben alle, wo das Böse uns angreift, Amen. Wir erleben alle, dass ein Scheltwort gegen uns wird ausgesprochen. Und dann, da bewegt sich etwas. Und dann möchtest du auch aussprechen, gemäß dem, was du gehört hast. Aber wir haben Macht. Wir haben Macht vom Herrn bekommen und darum, weil wir die Macht haben, weil wir können in die unsichtbare Welt hineinsprechen, wir können in die Welt der Umstände hineinsprechen, darum sagt Apostel Paulus, Petrus klipp und klar, vergeltet nicht, nein, Scheltwort gegen Scheltwort, nein, nur segnet. Wie sieht es in der Praxis aus? Dein liebes Kind, das du 10 Jahre, 15 Jahre schon erzogen hast, wird auf einmal langsam, kommt in ein Alter hinein, wo er kann etwas sagen. Und dann während der heißen Zeit spricht er Scheltworte aus. Und dann du als Vater, als der, wo gestaltet die Familie, musst reagieren. Lieber, wer von euch ist ein Vater, wo Kinder noch hat? Wunderbar. Und dann in dieser Situation, er ist schon 15, er ist schon so richtig, und hat seine Meinung und dann auf einmal, während er erregt ist, scheltet er über dich. Selbstverständlich in unserer Gesellschaft haben wir dann eine Gewohnheit, die da sagt, na, Ordnung muss sein und ich habe auch als Vater eine Stimme und ich kann auch was sagen. Und dann stehen wir, meine Brüder und Schwestern, zwischen zwei Möglichkeiten. Glauben dem Worte Gottes, dass durch Segnen wir mehr Veränderung schaffen oder wir ziehen raus ein Knüppel, dass wir mit Worten reinhauen auf das, was wir gehört haben. Wer von euch hat solche Erfahrungen als Mütter und Väter schon gesammelt? Ich habe auch diese Erfahrung gesammelt. Es ist so, dass wir sehr oft unterschätzen in unserem Leben die Macht des Segens. Wir unterschätzen, was wir können durch das, dass wir aussprechen Worte des Segens. Wir verändern die Umstände. Gelobet sei der Name des Herrn. Das war nicht sehr begeisternd. Jesus Christus hat die Macht auf Erden. Amen. Halleluja, wunderbar, Halleluja. Und darum sollten wir achten, sehr achten, was wir machen mit unserer Zunge, mit unseren Worten. Meine Brüder und Schwestern, wir können gestalten jeden Tag. Wir können Veränderung schaffen jeden Tag, weil uns ist gegeben die Autorität Gottes in unserem Leben. Ich möchte zur nächsten Schriftstelle kommen, um das zu bestätigen. Sprüche 18. Kapitel, Vers 21. Tod und Leben stehen in der Zungengewalt. Wer sie liebt, ist ihre Frucht. Ich lasse das auswirken auf eure Herzen. Wer von euch liebt Essen? Wer von euch hat heute gefrühstückt? Wunderbar. Wir sind so gebaut, dass Essen ist etwas, was notwendig ist für unser Leben. Und so sagt uns das Wort Gottes, dass Tod und Leben, nicht nur Leben, wo wir führen, nicht nur Gestaltung unseres Lebens, sondern auch Tod. Tod und Leben steht in der Zungengewalt. Und jetzt habe ich noch einmal eine Frage. Wer von euch hat eine Zunge? Oder mit der Übersetzung ist nicht so schnell, oder? Wer von euch hat eine Zunge? Wunderbar. Und jetzt sagt uns das Wort, dass die Zunge hat Gewalt. Die Zunge hat Gewalt. Und diese Gewalt wirkt sich aus auf den Tod und auf das Leben. Und jetzt, meine Brüder und Schwestern, sagt uns das Wort, wer sie liebt, ist ihre Frucht. Als ich junger Christ war, habe ich echt gehasst meine Zunge, weil sie zu schnell war, geplappert Dinge, wo ich nicht wollte sagen. Von Zeit zu Zeit, wenn ich erregt war, hat sie Dinge ausgesprochen, wo angezündet hat, alle meine Freundschaften und alle Beziehungen. Es war für mich die Zunge echt eine üble Sache. Nur was sagt uns das Wort? Wer seine Zunge liebt, bekommt eine Fähigkeit, Essen von ihrer Frucht. Und jetzt habe ich eine Frage. Wer von euch liebt seine eigene Zunge? Es ist ein Geheimnis. Es ist echt ein Geheimnis. Schaut mal, ich gehe mal auf eine andere Schriftstelle. Sagt das Gebot, liebe deinen Nächsten wie sich selber. Steht nicht geschrieben, liebe den Nächsten, wie du Gott liebst. Das sagt aus, dass die Fähigkeit, den Nächsten zu lieben, ist abhängig von dem, wie ich mich selber liebe. Nicht den alten Menschen. Nicht dem, wo gestorben ist und begraben ist. Der existiert mir nicht. Sondern den neuen Menschen. Und jetzt habe ich eine Frage, wer von euch liebt sich selbst? Wunderbar. So wie wir abhängig sind in der Liebe zum Nächsten, wenn wir uns lieben können, dann können wir auch den Nächsten lieben und wir sollen den Nächsten so lieben wie uns selbst. So sagt uns das Wort Gottes, dass wir sollen unsere Zunge lieben. Denn es ist abhängig von unserer Zunge, wie wir Einfluss haben auf Leben auf dieser Erde und auf den Tod. Ich sage euch, es ist tatsächlich sehr viel drin im Segen. Wenn wir segnen, wenn wir segnen, offenbart sich diese gewaltige Gewalt Gottes, die uns gegeben ist auf dieser Erde. Wir können tatsächlich auf dieser Erde Einfluss haben. Einfluss haben auf alles. Gelobet sei der Name des Herrn. Amen. Jesus Christus ist der Herr. Amen. Und er regiert. Amen. Und er wirkt durch dich. Er wirkt durch dich. Nimm das Wort an. Ich möchte weitergehen mit meiner Schriftstelle. Sehr oft wird der Segen definiert aufgrund der Resultate, nicht aufgrund der Natur. Auto, Haus, talentierter Sänger, das alles ist ein Segen. Es ist die Frucht des Segens. Segen ist die Wurzel, durch die das Physische hervorkommt. Segen ist die Fähigkeit, Erfolg zu haben. Segen gibt dir die Fähigkeit Gottes in dein Leben hinein. Der Segen macht. Und das lesen wir in Sprüche 10. Kapitel 22. Vers. Der Segen des Herrn macht reich und eigene Mühe fügt ihm nichts bei. Der Segen des Herrn macht reich. Meine Brüder und Schwestern, wenn der Segen des Herrn ernst genommen wird in unserem Glauben, wenn wir glauben, dass der Segen des Herrn sich offenbart in unserem Leben, dann schafft dieser Segen. Dann schafft dieser Segen. Ich habe das vorgelesen, wie wichtig es ist, nicht auf die Ergebnisse schauen, sondern auf die Wurzel zu schauen. Wenn der Segen in uns ist, dann schafft er. Er schafft, er macht etwas. Und dann, wenn er schafft, dann auf einmal sehen wir, dass unsere eigene Mühe wenig was bringt. Sondern der Glaube an die Wirkung des Segens in uns ist ausschlaggebend, wenn wir wollen erfolgreich Frucht hervorbringen auf dieser Erde. Wenn du das annimmst heute, wirst du sehen, wie dein Leben wird verändert. Auf einmal wirst du sehen, wie in dir der Heilige Geist wird hervorbringen Dinge, wo du wirst staunen, was er alles macht, weil du bist ein Gesegneter des Herrn. Amen, Amen. Halleluja. Wer freut sich, dass er ist ein Gesegneter des Herrn? Halleluja, wunderbar, Halleluja, Glorie Jesus. Der Segen des Herrn, meine Brüder und Schwestern, ist von Gott verordnet für deine Heilige. Wir lesen in Galater 3. Kapitel 14. Vers folgendes. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden käme in Christus Jesus, auf dass wir durch den Glauben den Geist empfangen, der verheißen worden war. Amen. Wir haben den Geist empfangen und reden dadurch in Sprachen. Wir haben bekommen jeden geistlichen Segen. Halleluja. Warum? Weil das war der Wille unseres liebenden Vaters, der uns liebt, dass der Segen, den er gelegt hat auf Abraham, dass dieser Segen weitergeht, dass er gelegt wird auf uns. Jeden Tag, wenn du aufstehst und kannst in diese Vorstellung aufstehen und sehen mit den Augen deines Herzens, dass auf dir ist der Segen Abrahams. Der Segen Abrahams, der da wirkt, damit du auf dieser Erde kannst ein Segen für den anderen sein. Gott liebt dich so stark. Gott liebt dich so stark, dass er dir Fähigkeiten gegeben hat, die tatsächlich großartig sind. Paulus schreibt, er sagt zu Timotheus, erwecke die Gabe, die dir gegeben ist. Meine Brüder und Schwestern, wir sollten in unserem Leben öfter erwecken. Erwecken das, was uns gegeben ist. Erwecken, immer wieder erwecken. In der Offenbarung steht geschrieben, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Meine Brüder und Schwestern, immer wieder erwecken das in uns, dass es soll leben. Das bringt uns Zeiten der Erweckung. Oh, ich möchte von ganzem Herzen heute in dein Herz hineinlegen, dass du sollst von ihm empfangen. Empfangen diesen Segen bewusst im Glauben. Er liegt auf dir. Aber es ist tatsächlich notwendig, dass wir im Glauben das nehmen und ins Glauben sagen, es gehört mir. Es gehört mir. Und ich werde wandeln in diesem Segen. Glaub mir. Die Mächte der Finsternis wissen ganz genau, mit wem sie es zu tun haben. Man kann wunderbar wiedergeboren sein. Man kann in eine wunderbare Gemeinde gehen. Alles ist wichtig. Nur wenn es geht um Gestaltung des Lebens, wenn es geht um den Kampf mit dem Tod, dann ist ausschlaggebend, deine persönliche Glaube, wie du stehst im Segen. Wie viel Macht offenbart sich durch dein ausgesprochenes Wort? Wie schnell läufst du weg vom Problem oder stellst dich als Gesegnete des Herrn in dein tägliches Leben und sagst, mit mir nicht. Ich erlaube dir nicht. Kennen wir sowas? Ja. Warum? Weil es ist nicht ein Stolz des Herzens, sondern das ist ein Gehorsam dem Segen, wo uns gegeben ist. Indem, dass wir annehmen das und sagen, ich freue mich, der Segen des Herrn wirkt. Bestimmte Krankheiten quälen die Kinder Gottes. Und dann von einem Gebet zum anderen, von einem Arzt zum anderen und. Meine Brüder und Schwestern, uns ist gegeben die Vollmacht und Autorität. Uns ist gegeben der Segen, wo wir kennen uns stellen und sagen, nicht mit meinem Körper. Dieser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und nicht ein Ort, wo jede Krankheit sich einnistet. Widerstehen im Glauben, treten auf diese Schlangen und Skorpione und auf diese ganze Macht, weil wir den Segen des Herrn haben, der durch Abraham auf uns ist. Halleluja! Wunderbar, wunderbar. Ich möchte das. Dies Wort dich tief berührt. Du kannst auf dieser Erde rumgehen als Getriebene von Umständen. Aber du kannst auch wandeln als ein König und ein Priester. Du kannst auf dieser Erde von einem Arzt laufen zum anderen. Bin ich gegen die Ärzte. Versteht mich richtig. Aber du kannst aufstehen und sagen, ich erlaube dir nicht, meinen Körper zu kriegen. Wie oft in meinem Leben, muss ich offen bekennen, wie oft in meinem Leben berühren mir bestimmte Gedanken und bestimmte Pfeile des Feindes hauen rein in Verstand. Wer hat diese Erfahrung auch schon? Wo? Pfeile des Feindes, so richtig. Um da zu widerstehen, ist es wichtig, auszusprechen: Nicht mit mir. Nicht mit mir. Wie oft in meiner seelsorgerischen Arbeit, die ich durchführe, habe ich diese Fälle, wo ich muss immer wieder zeigen. Meine Brüder und Schwestern, jeder Umstand hört, er hat Ohren. Jeder Umstand weiß ganz genau, mit wem er es zu tun hat, wem er kann quälen und wo er muss gehen. Berühren, aber er kann nichts mehr machen. Wir sind berufene Überwinder. Gott hat uns übergeben Kraft des Heiligen Geistes. Und diese Kraft des Heiligen Geistes ist in dir. Halleluja! Es ist nicht, meine Brüder und Schwestern, eine Theorie. Es ist die Wahrheit. Die Wahrheit, wo lebt in uns. Und darum sei jeden Tag ein Überwinder. Ja, sie werden kommen, die schwierigen Umstände. Ja, bestimmte Gedanken werden auf dich kommen. Ja, es werden Zeiten kommen, wo du schlechte Laune hast und das berührt dich. Aber lerne widerstehen, weil du bist der Gesegnete des Herrn. Weil du bist der, durch den der Heilige Geist sich will offenbaren auf dieser Erde. Du bist ein Überwinder. Amen. Halleluja. Halleluja. Ich möchte zum Ende kommen. Ich weiß, dass alles hat einen Anfang und hat ein Ende. Wichtig ist, dass wir heute, ja, das ist gut. Wichtig ist, dass wir heute eine Entscheidung treffen. Und nämlich Entscheidung: Ich werde auf dieser Erde wandern wie ein Gesegneter des Herrn. In meinem täglichen Leben werde ich nicht erlauben, den Umständen mich von einer Ecke in die andere stellen. Ich werde nicht erlauben, den ganzen Ungeziefer, Schlangen, Skorpione und die ganze Macht der Finsternis werden nicht erlauben, dass sie mich immer wieder beunruhigen und stechen. Nein, nicht mit mir. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Überwinder. Meine Brüder und Schwestern, und das Wort sagt: Wie du glaubst, so wird dir auch geschehen. Wenn du wirst so glauben, wird dein Leben so auch vollbracht auf dieser Erde. Halleluja! Wir gehören zu den glücklichsten Menschen auf dieser Erde. Wer von euch ist der glücklichste Mensch auf dieser Erde? Halleluja! Und darum, wir haben das heute hier gesungen und gesprochen, wollen wir gehen mit Freude in der Frucht des Geistes und auslachen die Umstände, die uns zwingen auf die Knie. Wir wollen Überwinder sein. Amen.